Ich bin ein Gamer und ich frage mich, was das soll. Ich dringe mit meiner Gilde in Krimhild ein. Ein WoE Kastle. Und immer wenn es richtig Ramba Samba gibt, gehen beide Monitore aus. Ich bin Gamer, das ist unser Kastle. Aber diese Monitore immer so. Jetzt ist dunkel. Warum? Wo ist der Electric Fritze? Warum machen das immer? Ich kloppe gerade so eine olle Priesterin raus und Azur. Mann, bin ich geil, Digga, aber Rich konnte es nicht mit ansehen. Bild war kurz weg. Wo ist dieser Elektro-Fritze, wenn man ihn braucht, Digga? Ich haute auf den beiden Monitoren drauf und nix Bild, Digga, was ne Scheiße. Wo ist der Elektro-Fritze, Bro? Eine Woche später. Ich gehe MVP. Und ich sterb an dem, weil diese fucking Drecksmonitore mal wieder ausgehen. Plötzlich geht die Tür auf und eine durchsichtige Gestalt kommt rein. Legt die Hand auf eine Steckdosenleiste, die unter dem Tisch liegt. Wahnsinnig zocke nun seit 4 Tagen Ragnarok online. Das Bild ist nie wieder ausgegangen. Ich betete eine Woche lang immer wieder, dass diese Scheiße aufhört. Ja, Digga. Geschickt, es gibt ihn wirklich. Ich levelte weiter und wurde Level 99. Seit heute bin ich Scherm und da suche alles raus, was in unser Castle will. Gott hat mir geholfen, da ich Monk in Ragnarok geworden bin.